Er äußerte dabei die Besorgnis, dass in kurzer Zeit der König Don Carlos vertrieben oder ermordet werden würde. Turmentins Befürchtung war nur zu sehr gerechtfertigt. Einige Wochen später fiel König Carlos und sein ältester Sohn, der Kronprinz, einem Mordanschlag zum Opfer. Vielleicht ein unglücklicher Zufall? Mag sein. Abbé Turmentin aber klagte die Freimaurer unverblümt des Königsmordes an. Die Loge hingegen beachtete es nicht und fand es auch gar nicht der Mühe wert, die Anklage zu entkräften. Das führende Blatt der Pariser Freidenker hingegen, der Courrier Européen vom 10. Februar 1908, Seite 103, hatte gegen den Königsmord an sich überhaupt nichts einzuwenden und bedauerte nur, dass der den Freimaurern verhasste Ministerpräsident Franco mit dem Leben davongekommen sei. Der Blitz, der den König und seinen Sohn traf, hatte nur den Fehler, dass er den Haupturheber so vieler Verbrechen und Scheußlichkeiten geschont hat. Welche Verbrechen und Scheußlichkeiten hatte nun der gehasste João Franco eigentlich begangen? Er wollte im Einverständnis mit seinem König dem parlamentarischen Augiusstall gehörig ausmisten und von bestechlichen und käuflichen Politikern reinigen. Das und nichts anderes war sein Verbrechen. König Manuel, jung, unerfahren und leichtlebig, ein rechter Operettenkönig, bestieg nun den väterlichen Thron. Aber auch mit ihm wurde kurzer Prozess gemacht. Ein neuerlicher Mord wäre freilich bedenklich gewesen, also schickte man ihn ohne viel Federlesens in die Verbannung. Waren das vielleicht wieder die Freimaurer? Müssen die denn in allem schuld sein? Hören wir, was sie selbst darüber unter sich verlauten lassen. Bruder Fournemont, Großredner des belgischen Großorients, berichtete in der Sitzung vom 12. Februar 1911 den aufhorchenden Brüder wörtlich Folgendes: Erinnern Sie sich der tiefen Empfindung des Stolzes, die wir alle hatten, als wir kürzlich die Nachricht von der Revolution in Portugal erhielten? In wenigen Stunden war der Thron gestürzt, das Volk triumphierte, die Republik war erklärt. Das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel für das unwissende Volk. Aber wir, meine Brüder, wir waren Wissende. Wir kannten die wunderbare Organisation unserer portugiesischen Brüder, ihren rastlosen Eifer, ihre zäh ausdauernde Arbeit. Wir besaßen das Geheimnis dieses glorreichen Ereignisses. Bedarf es noch eines weiteren Beweises? Dann sei als einwandfreier Zeuge das Bundesblatt vorgeführt, amtliches Organ der altpreußischen Großloge zu den drei Weltkugeln. Das Bundesblatt bespricht ein Buch des portugiesischen Professors Borges Greinhar über die Geschichte der Freimaurerei in Portugal von 1733 bis 1912 und zitiert zustimmend die Einleitungsworte aus dessen Vorrede: Die Mehrzahl der bedeutenden Männer der religiösen, politischen und literarischen Umwälzungen Portugals in den letzten zwei Jahrhunderten haben der Freimaurerei angehört. Weiters bringt es folgende Feststellung Greinhars, die besonders schwer ins Gewicht fällt: Fast alle bedeutenden Köpfe der Staatsumwälzung vom 5. Oktober 1910 sind Angehörige der Freimaurerlogen gewesen. Woher aber konnten die belgischen Brüder im Vorhinein wissen, was sich in Portugal abspielen werde? Überflüssige Frage. Hatte doch Bruder Magalhães Lima schon vor der portugiesischen Revolution die Großoriente von Brüssel, London und Paris aufgesucht, um sich die Unterstützung der maßgebenden Freimaurer für diesen Fall zu sichern? Selbstverständlich erfuhren dieses Geheimnis nur die Brüder der höchsten Grade, also die vom obersten Rate, deren Verschwiegenheit außer jedem Zweifel steht. Auch die Art der Durchführung der portugiesischen Revolution ist bemerkenswert. Man arbeitete nach dem bewährten Muster der brasilianischen Revolution vom Jahre 1889, die bekanntlich mit der Vertreibung des letzten Kaisers von Brasilien, Dom Pedro II., endete. War damals der verräterische Kriegsminister Marschall Bruder Deodora da Fonseca die Hauptperson, so spielte diesmal bei dem Umsturze von 1910 sein Neffe eine hervorragende Rolle. Zu Ehren des Präsidenten der Republik Brasilien, des Marschalls und Bruders Hermes de Fonseca, der sich zufällig gerade in Portugal aufhielt, wurde nämlich ein großes Festessen gegeben, zu dem auch der junge König Manuel geladen war. Und der junge König Manuel, ahnungslos wie er war, ging richtig in die Falle. Während der vergnügten Stunden brach die wohl vorbereitete Revolution aus. Admiralbruder Candido Dal Reis, ein Vetter des brasilianischen Eisenbahndirektors Aaron Reis, Konfession Nebensache, ließ die Republik ausrufen und die portugiesischen Kriegsschiffe richteten die Mündungen ihrer Geschütze auf die Hauptstadt Lissabon. Der junge König Manuel bekam es mit der großen Angst zu tun, er suchte sein Heil in der Flucht und wurde von England bereitwilligst aufgenommen. Viel hat auch der seltsame Erzbischof von Lissabon, Kardinal Salomon Neto, nach Karl Heise Seite 135 mutmaßlich verwandt mit Dr. Arnold Netter, in Paris Mitglied des Zentralkomitees der Alliance Israelite, zum Umsturz beigetragen. Dann der in Portugal ansässige Engländer Burnay und der Bankier S. Weiss de Valbranca, die beiden letztgenannten hatten von König Carlos, dem Vater König Manuels, den Grafenstand erhalten und galten daher als festeste Stützen des wackeligen Thrones. Wenn nun diese offenkundig revolutionäre Unternehmung der portugiesischen Freimaurer beispielsweise vom Berliner Tageblatt als humanitäre Bewegung gekennzeichnet wurde, so liegt darin eine bewusste Irreführung und Verhöhnung des dummen deutschen Lesetieres. Mit Humanität im Sinne von Wohltätigkeit hat sie höchstens das gemein, dass jeder Freimaurer als eine Wohltat empfinden mag, wenn da und dort mit Thronen aufgeräumt wird. So mancher Leser wird sich nun fragen, wer eigentlich jene Kreise sind, denen an der Vertreibung des portugiesischen Königshauses am meisten gelegen war. Es sind die dort herrschenden Familien der Castros, Costas, Cohens, Pereiras, Ferreiras, Teixeiras, Fonsecas und so weiter. Sie sind weit verzweigt, man trifft sie außer in Portugal auch in Spanien, Holland, England sowie in ganz Amerika in führenden Stellungen an. Sie alle sind miteinander verwandt und verschwägert, sie alle umschlingt als gemeinsames Band die Freimaurerei und die Alliance Israelite Universelle. Als Schlusspunkt sozusagen sei an dieser Stelle noch eine höchst bemerkenswerte Tatsache verzeichnet. Der viel gefeierte Freimaurerfürst, Bruder und Großmeister Magalhães Lima wurde jüngst wegen Beteiligung an der Ermordung des portugiesischen Präsidenten Sidonio Paes verhaftet. So zu lesen in der Wiener Freimaurerzeitung Mai 1919, Seite 55. Im Juniheft wird dies bereits dahin richtiggestellt, dass nicht der Großmeister selbst am Morde beteiligt war, sondern einer seiner beiden Brüder, von denen der eine früher Minister gewesen ist. Gleichzeitig erfahren wir, dass die gesamte romanische Freimaurerei und Demokratie aufgefordert wurde, sich zugunsten des verhafteten Großmeisters zu verwenden und dass daraufhin tatsächlich in Italien eine solche Bewegung eingeleitet worden ist. Die Brüderlichkeit ist also doch kein leerer Wahn in der Freimaurerei.